fährst mich heut nach Haus. Das Autoradio spielt, du legst den Arm um mich. Ich sag jetzt nicht und denk, na komm, mach weiter. Diese Nacht ist noch lang. Bei Romeo und Julia ging auch nicht ein.